Nach diesen Begebenheiten aber zog unter der Regierung Artasastes, des Königs von Persien, Esra, der Sohn Serajas, des Sohnes Asajas, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Salums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitobs, des Sohnes Amajas, des Sohnes Asajas, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serajas, des Sohnes Ussis, des Sohnes Bulkis, des Sohnes Abisoas, des Sohnes Pinehas, des Sohnes Eliasas, des Sohnes Arons, des Hohenpriesters, eben dieser Esra zog herauf von Babel. Er war aber ein Schriftgelehrter, kundig des Gesetzes Moses, das Jahwe, der Gott Israels, gegeben hat, und der König gewährte ihm, da die Hand Jahwes, seines Gottes, über ihm waltete, all sein Begehren. Und verschiedene von den Israeliten und den Priestern, den Leviten, den Sängern, Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem, im siebenten Jahre des Königs Artasasta. Und er gelangte nach Jerusalem im fünften Monat, und zwar war es das siebente Jahr des Königs. Denn am ersten Tage des ersten Monats ordnete er den Aufbruch von Babel an und am ersten Tage des fünften Monats gelangte er nach Jerusalem, da die Hand seines Gottes gnädig über ihm waltete. Denn Esra hatte seinen Sinn darauf gerichtet, im Gesetze Jahwes zu forschen und es zu erfüllen und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Und folgendes ist der Inhalt des Briefs, den der König Artasasta dem Priester Esra, dem Schriftgelehrten, der des Wortlauts der Gebote und Satzungen Jahwes an Israel kundig war, gegeben hatte, Artasasta, der König der Könige, an Esra, den Priester und Schreiber des Gesetzes des Gottes des Himmels, in bekannter Weise ausgefertigt, und so weiter. Von mir ist Befehl ergangen, dass jeder, der in meinem Reiche von dem Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen soll, da du vom König und seinen sieben Räten gesandt bist, um aufgrund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand ist, eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen und das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte aus freiem Entschlusse für den Gott Israels, dessen Wohnung zu Jerusalem ist, bewilligt haben, sowie alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz Babel bekommen wirst, samt den freiwilligen Spenden des jüdischen Volks und der Priester, indem auch sie freiwillige Gaben für den Tempel ihres Gottes zu Jerusalem spenden. Demgemäß sollst du für dieses Geld gewissenhaft Stiere, Widder, Lämmer und die zu ihnen gehörenden Speis- und Trankopfer einkaufen und sie auf dem Altar des Tempels eures Gottes zu Jerusalem darbringen. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun recht scheint, das mögt ihr gemäß dem Willen eures Gottes tun. Die Geräte aber, die man dir zum Dienst im Tempel deines Gottes einhändigt, liefere vollständig vor dem Gotte zu Jerusalem ab. Und was du sonst noch an Bedürfnissen für den Tempel deines Gottes zu bestreiten haben solltest, das magst du aus dem königlichen Schatzhause bestreiten. Und von mir, dem Könige Artasasta, ist an alle Schatzmeister im Gebiete jenseits des Stroms Befehl ergangen, alles, was der Priester Esra, der Schreiber des Gesetzes des Gottes des Himmels, von euch verlangen wird, das soll gewissenhaft ausgeführt werden, bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Kor Weizen und bis zu 100 Berth Wein und bis zu 100 Berth Öl und Salz ohne Einschränkung. Alles, was infolge des Befehls des Gottes des Himmels nötig ist, soll pünktlich für den Tempel des Gottes des Himmels ausgeführt werden, damit nicht das Reich des Königs und seiner Söhne ein Zorn treffe. Euch aber wird kundgetan, dass niemand berechtigt sein soll, irgendeinem Priester oder Leviten, Sänger, Türhüter, Tempeldiener oder Arbeiter an diesem Tempel Gottes Steuer, Abgabe und Wegegeld aufzulegen. Und du, Esra, bestelle Kraft der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Sachwalter, damit sie allem Volk im Gebiete jenseits des Stromes Recht sprechen, denen, die die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, den sollt ihr belehren. Über jeden aber, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht befolgt, soll gewissenhaft Gericht gehalten werden, sei es zum Tod oder zur Verbannung oder zu Geldbuße und zur Einkerkerung. Gepriesen sei Jahwe, der Gott unserer Väter, der dem Könige solches in den Sinn gegeben hat, den Tempel Jahwes in Jerusalem zu verherrlichen, und der es gefügt hat, dass ich vor dem König und seinen Räten und vor allen den gewaltigen Fürsten des Königs Gnade fand. Und ich fasste Mut, da ja die Hand Jahwes, meines Gottes, über mir waltete, und so versammelte ich israelitische Familienhäupter, dass sie mit mir hinaufzögen,